die Kammer wieder durchdrehen, kann man in jedem Gesicht des Publikums sehen. Man sieht ihnen die Entrüstung im Gesicht stehen, wenn wir unsere Puller in Richtung Bühnenlicht drehen. Tja, so sind wir, unberechenbar, mit dem Rechen in der Hand machen wir die Bitches klar, denn wir sind leidenschaftliche Floristen. Doch auch Uncrowd findet seinen Platz in unserer Mitte, das ist wie eine Sekte, unsere Fans sind die Anhänger, du bist sehr willkommen, wie großzügig ist Krankhändler, auch wenn wir krank und vom Teufel besessen sind, kommen wir in den Himmel, denn Gott ist ein Floristen-Fan. Und so leben wir weiter wie gehabt, von dem Blunt in den Mund und deiner Ma an uns am Sack. Tut mir ja leid, wenn dir das etwas zu hart war, doch deine Meinung stinkt wie ein angebranntes Arschhaar. Komm schon klar, deine Meinung ist uns Schnuppe, mein Vokabular verbindet Worte wie eine Brücke. Das Ganze bildet eine Einheit und schließt die Lücke zwischen Text und Beat, sprich musikalischer Stücke. Yo, seid ihr gut drauf, dann macht mal fetten Lärm, für die Rap-Eleptiker und gib mir ein Oh yeah. Oh yeah, habt ihr Bock auf fette Bässe, dann tanzt jetzt Pogo und haut deinem Nachbarn in die Fresse. Yo, seid ihr gut drauf, dann macht mal fetten Lärm, für die Rap-Eleptiker und gib mir ein Oh.